Also ich habe ja sogar die tollkühne Aufgabe, nicht nur was zu sagen, was in Band 1 steht, sondern in Band 1, 2 und 3 in der Viertelstunde. Wie der Rolf schon gesagt hat, der Marx hat sich zum einen ja historisch beschäftigt mit der Entstehung oder mit der Geschichte des Geldes. Er hat sich auch systematisch mit der bürgerlichen Ökonomie oder mit der bürgerlichen Theorie des Geldes auseinandergesetzt. Das wollen wir jetzt erstmal nicht machen, sondern wir wollen ja in den Workshops heute und morgen verfolgen seine logisch-systematische Auseinandersetzung mit dem Geld in den Bänden 1, 2, 3, das Kapital. Da muss man voraussetzen, also Marx setzt zum einen voraus die Kenntnis von den Dingen, die der Rolf gerade genannt hat. Er setzt entwickelte kapitalistische Verhältnisse voraus und versucht diese ja kritisch zu begreifen oder zu begreifen und zu kritisieren in einem, um sie zu überwinden. Und wir wollen uns jetzt ja in diesen zwei Tagen diese Spur des Geldes verfolgen, die er ganz am Anfang so benennt. Und ich denke, das könnte man wie das Programm jetzt für die Herbstschule benennen. Er sagt hier, wir wollen das machen, was die bürgerliche Ökonomie nicht einmal versucht hat, nämlich die Genesis der Geldform nachzuweisen, also die Entwicklung des im Wertverhältnis der Waren enthaltenen Wertausdrucks von seiner einfachsten, unscheinbarsten Gestalt bis zur blendenden Geldform. Das wollen wir also machen und ich würde es ein bisschen anders formulieren als Herr Rolf. Ich meine, er leitet das Geld nicht ab aus der Ware, sondern was er ja macht, ist, indem er die Ware, den Wert analysiert, versucht er zu zeigen, das werden wir ja heute Abend dann diskutieren in der Wertformanalyse, dass Wert sich nicht ohne Geld ausdrücken lässt, weil in diesem Wertverhältnis, das in der Ware oder in den Waren auch zueinander steckt, ein Widerspruch steckt, den er so erstmal nicht auflösen kann, sondern er sucht, und das ist generell die Form, in der der Marx mit Widersprüchen umgeht, er sucht Formen, in denen sich diese Widersprüche bewegen können. Und da ist ein erster, denke ich, wesentlicher oder grundlegender der, dass ja die kapitalistische Ökonomie zeigt, die Waren haben Preise, alle Produkte sind Waren und sie haben Preise und ein Preis ist nie irgendetwas Prozesshaftes, sondern ein Preis sind eben 10 Euro oder 10,50 Euro. Also es ist immer eine quantitativ fixierte Summe und zugleich, die soll ja, der Preis soll der Wertausdruck sein und zugleich stellt er schon in der Wertformanalyse fest, das ist meines Erachtens das Ergebnis, dass sich dieser Wert so nicht einfach fixieren lässt, weil dieser Wert ja ein soziales Verhältnis ist, das auf einer Produktionsweise beruht, die in sich chaotisch, ungeplant ist und die nicht im Vorhinein und auch nicht aktuell jeweils überhaupt diesen Wert feststellen kann. Das ist ein Problem, wo er dann sagen wird, das wird das Geld erstmal lösen, indem es eine Form eben ist, in der sich dieser Widerspruch bewegen kann. Das ist meines Erachtens die Begründung für die Notwendigkeit des Geldes, wie wir sie ganz am Anfang des Kapitals haben. Und dann wird diese Form eben weiter diskutiert. Jetzt ist es nicht so im Kapital, dass das ein Aufstieg eben von dem, wie er es hier gesagt hat, von dem ganz einfachen bis zu den blendendsten Formen ist. Wir müssen ja mal gucken, wie blendend die Formen werden, die wir dann morgen Nachmittag diskutieren und ob wir tatsächlich auf die Ebene kommen, dass wir Finanzmarktkrise diskutieren können. Das kann ich gleich sagen, das werden wir nicht schaffen, sondern wir kommen erstmal so weit, wie der Marx im Kapitalband 3 kam, also bis zum fiktiven Kapital. Man müsste ja noch ein bisschen mehr dann haben, um mit marxischen Kategorien das nochmal genauer erfassen zu können. Aber wir werden vielleicht morgen Nachmittag ein paar mehr Anhaltspunkte und Kriterien haben, wie es denn heutige Geldverhältnisse und Krisen dann zu diskutieren, wie die dann zu diskutieren wären vor dem Hintergrund einer kritischen Kritik der politischen Ökonomie. Also was machen wir? Wir werden gucken, warum braucht es das Geld? Darauf gibt es, also die Notwendigkeit des Geldes, darauf gibt meines Erachtens die Wertformanalyse eine Antwort. Da wird sich auch die Frage stellen nach der Notwendigkeit dieser Geldware. Da müssen wir dann in den Arbeitsgruppen sehen, wie wir damit umgehen und ob die heute noch relevant ist oder nicht. Da gibt es einen Streit drüber, bei dem wir uns alle auch nicht einig sind. Das können wir dann sehen. Wir werden dann die verschiedenen Geldfunktionen diskutieren. Da findet man natürlich eine Auseinandersetzung mit der bürgerlichen Ökonomie, allerdings nicht in der simplen Form der Theoriekritik, sondern eingebettet in eine logisch-systematische Entwicklung des Geldbegriffes. Dennoch tauchen natürlich, muss ja auch so sein, Geldfunktionen, die auch die bürgerliche Ökonomie diskutiert, bei der Marx'schen Diskussion der Geldfunktionen auf, allerdings dann wiederum anders, als es die bürgerliche Ökonomie macht, die da gar keine Widersprüche sieht. Und wir werden dann sehen, dass sich aus der einfachen Zirkulation am Anfang des ersten Bandes des Kapitals die erste Gestalt des Kapitals entwickelt, beziehungsweise dass sie erscheint als eine völlig unverstandene mystische Form, GWG', also Geld, Ware, und dann wird da mehr Geld raus, was sich allerdings aus der einfachen Zirkulation überhaupt nicht erklären lässt. Also man hat dann schon auf dieser Ebene einen Moment von Fetischismus, und das ist, denke ich, auch ein zentrales Moment, was immer mit dem Geld zusammen diskutiert werden muss, dass das Geld in dem Geld als ein Ding gewissermaßen, ein soziales Verhältnis als Ding erscheint. Das ist ja immer ein Moment von Marx'scher Fetischkritik, und dass permanent diese Mehrsumme an Geld, dieses Mehrgeld so erscheint, dass alle Prozesse, die es produziert haben, darin verschwunden sind und die Dinglichkeit auch mit zu diesem Blendwerk gehört. Immer vorausgesetzt, was ich gerade gesagt habe, dass eine fixierte Summe Geld noch nicht so viel darüber aussagt, wie viel Wert die jetzt tatsächlich ausdrückt, und ob das dann auch eine fixierte Summe wert ist, das können wir ja dann diskutieren. Also das Kapital erscheint am Ende der einfachen Zirkulation, also auf Seite 150 im Kapital zum ersten Mal, allerdings in völlig verkehrter, unverstandener, unbegriffener Form als GWG'. Und wir werden dann einen kurzen Ausflug machen in die Produktion oder zumindest in klären, wie dieses G', also wie dieses Mehr systematisch zustande kommen kann, eben über die wahre Arbeitskraft. Das werden wir auch diskutieren. Ab dann spielt das Geld im Kapitalband 1 erstmal gar keine große Rolle mehr. Es werden dort sowieso, und das ist eine Abstraktion, alle Waren nur in Werten diskutiert, obwohl das eigentlich ein Widerspruch ist zu der Voraussetzung, dass wir eigentlich Werte nur in Preisen ausdrücken können. Mit dem muss man noch umgehen, mit diesem Widerspruch, den kann man erst im Band 3 des Kapital systematisch eigentlich lösen. Das Geld erscheint als nächstes wieder dann im Band 2, das Kapital, und zwar gleich am Anfang, wenn wir die Zirkulation des Kapitals betrachten. Dort erscheint das Kapital in drei Formen, als Geldkapital, als Warenkapital und als produktives Kapital. Damit ist bei Ebene von Band 2 noch nicht gemeint eine Verselbstständigung der einzelnen Kapitalsorten zu kaufmännischem Kapital, Bankenkapital oder sowas, sondern nur die verschiedenen Erscheinungsformen des Kapitals, wenn es als Kapital zirkuliert. Und da ist eben eine Erscheinungsform auch die des Geldkapitals. Das ändert noch nichts an den Funktionen des Geldes selbst. Die hat es auch seine Funktion, eben Geld zu sein. Es wird Kapital, weil es in dem Zusammenhang der Kapitalkreisläufe fungiert. Gleichzeitig gibt es auch in den Kapitalkreisläufen immer wieder einzelne einfache Zirkulationen, was diesen Fetisch, den die einfache Zirkulation auch produziert, nochmal verstärkt. Also das werden wir uns dann angucken. Auch hier tauchen wieder Formulierungen auf, die immer auch an das Geld gekoppelt sind, dass auch in dem Kreislauf des Kapitals, wenn am Ende mehr Geld herausgekommen ist nach der kapitalistischen Produktion, die Waren geschwängert sind mit Mehrwert und am Ende mehr Geld rausgekommen ist, in dieser Summe plötzlich, dass der Prozess, in dem das entstanden ist, verschwunden ist. Das erinnert vielleicht manche an die Argumentation in der Hegelschen Phänomenologie. Auch das werden wir wahrscheinlich nicht diskutieren, sondern wir halten uns strikt erstmal an den Text und gucken, was für eine Funktion hat das dann in der Argumentation. Das Geld spielt dann erneut eine Rolle, ein paar Kapitel später, in dem Band 2, das Kapital, in den Umschlägen des Kapitals, also da wird nochmal Kapitalkreislauf auseinandergenommen und es wird geguckt, wie schlagen denn die einzelnen Bestandteile des Kapitals um, und es wird festgestellt, in der Regel schlagen sie in unterschiedlichen Intervallen um. Das konstante Kapital anders als das, jetzt muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht das Fixe anders als das Zirkulierende. Und das Ergebnis von der Analyse dieser Umschläge des Kapitals ist, dass permanent in diesem Prozess, selbst wenn er noch nicht mal auf erweiterter Stufenleiter stattfindet, dass permanent Geldkapital freigesetzt wird in diesem Umschlägen des Kapitals, was schon wieder ein Hinweis ist auf die Notwendigkeit der Kreditfunktion, die allerdings hier noch nicht diskutiert wird. Sondern es wird erstmal nur gezeigt, das ist auch ein Argument gegen die Gleichgewichtstheorie von Say zum Beispiel, dass in der kapitalistischen Produktionsweise, selbst bei einfacher Reproduktion, es nicht in der Weise zu einem Gleichgewicht kommt, dass nicht Geldkapital freigesetzt wird. Die Reproduktionsschemata lassen wir an der Stelle aus. Das ist ja dann der dritte Abschnitt des Band 2 und springen dann relativ weit vor in der Diskussion des Geldes in das Kapitel Zins und Unternehmergewinn. Dem ist allerdings vorausgesetzt, und das werden wir auslassen morgen, das sogenannte Problem oder das Problem der sogenannten Wertpreistransformation. Das ist aber, denke ich, auch nochmal ein entscheidender Punkt in der Marx'schen Argumentation, weil er ja nach wie vor das alte ricardo'sche Problem diskutieren muss, auf der einen Seite in einer bestimmten Weise mit Arbeitswerten zu argumentieren und gleichzeitig ja sehen zu müssen, dass es Profitraten in der Empirie gibt, die anders funktionieren als die Mehrwertrate. Also andere Bezüge haben als die Mehrwertrate, die ja Arbeitswert theoretisch argumentiert. Wobei ich nicht sage, dass Marx jetzt einfach ein simpler Arbeitswerttheoretiker ist. Also er braucht eine Erklärung dafür, wie sich die Mehrwerte, die Mehrwertproduktion, die Wertproduktion in Preise übersetzt. Da gibt es auch viel Streit drüber, und es gibt Lesarten, die sagen, da fällt Marx zurück in eine simple Wertargumentation und er würde dann also einfach Werte in Preise umrechnen, und das kann er ja doch so gar nicht machen. Ich denke, das stimmt so nicht. Er muss ja sowieso immer davon ausgehen, dass Werte sowieso nur als Preise ausgedrückt sind. Das heißt, wir haben die komplizierte Denkfigur, dass wir eigentlich immer schon mit bepreisten Waren argumentieren müssen, obwohl wir das noch gar nicht erklären können. Sondern das kann er eigentlich erst im Band 3 einholen, dass man so argumentieren muss. Und diese Vorstellung von Wertpreistransformation ist sozusagen etwas, was immer schon passiert sein muss, hinter dem Rücken der Akteure und natürlich nie historisch irgendwie stattgefunden hat, sondern eher eine logische Denkfigur, wie man sich das erklären müsste, dass es nicht zu einem Widerspruch kommt zwischen der Arbeitswertargumentation und den Preisen. Das heißt, worum es ihm geht, ist ja zu zeigen, Profite, dann Zinsen, später auch die Rente, können immer nur Teil des Mehrwerts sein. Und wir müssen irgendwie zeigen können, dass es einen Umverteilungsprozess dieses Mehrwerts gibt, der eben auch wiederum hinter dem Rücken der Akteure stattfindet, ohne einen gesellschaftlichen Plan, der uns aber ermöglicht, ohne Mystik den Zins erklären zu können. Den Zins erklären zu können als einen Bestandteil des Mehrwerts, und diesen können wir erklären über die wahre Arbeitskraft. Zugleich will er dann eben zeigen im Band 3, also die fetischistischste Form des Kapitals, den Zins, geldheckendes Geld, ja, also hier taucht wieder das Geld in einer ganz wesentlichen Bestimmung auf. Geld wird selbst Ware an dieser Stelle, oder Kapital wird selbst Ware, und es erscheint so, als ob aus Geld mehr Geld werden könnte. Auch hier kommt wieder diese Figur, dass es auf der Ebene wieder so erscheint, als ob Geld eben Geld hacken könne, aus sich selbst mehr werden könne, und als ob dieser ganze Prozess, den wir ja inzwischen kennen als Leser und morgen Nachmittag alle kennen müssten, die wir hier sitzen, dass wir erklären können, wie dieses Meer zustande kommt, dass das verschwunden ist dann. Und dass das dann Blüten treibt, die dann so aussehen, dass nicht mehr die Arbeiter auf der einen Seite und die Kapitalisten auf der anderen Seite stehen, sondern dass es plötzlich so erscheint, als ob Kapitalisten alleine nur noch diejenigen sind, die dieses Geld verleihen, also die sogenannten Finanzkapitalisten, und sowohl die Unternehmer, die produktiven Unternehmer, als auch die Arbeitnehmer, die Arbeiter, die Arbeiterinnen von mir aus, auf der anderen Seite sind. Also eine völlige Verkehrung der eigentlichen Klassenverhältnisse, die dann sozusagen der Anknüpfungspunkt sind für zum Beispiel Vorstellungen von raffendem und schaffendem Kapital und somit den Kapitalfetisch völlig auf die Spitze treiben und politisch ermöglichen, ins völlige, völlig verquer zu verdrehen. Das gucken wir uns an und wir werden dann uns mit etwas noch beschäftigen, was Marx selbst mit die Konfusion überschrieben hat in der Mega-Ausgabe. Die MEW-Ausgabe hat das, glaube ich, weggelassen, weil der große Marx natürlich nicht Konfusionen haben konnte, sondern alles genau wusste. Wir werden sehen, dass in diesem Kapitel zum fiktiven Kapital auch Marx ein Stück weit ins Schwimmen gerät mit den Kategorien und dass es nicht mehr so klar sein wird, wie vielleicht in Band 1 und 2 noch. Und werden dort aber diskutieren, eben Kategorie fiktives Kapital. Wie weit kann sich Kapital, und das geht wiederum nur, weil es eben auch, weil es diese Geldgestalt haben kann, wie weit kann sich Kapital von der Wertproduktion verselbstständigen? Ja, wie weit ist Kapital noch, hat das Kapital noch irgendwas, das Geldkapital noch was mit dem Produktiven zu tun oder wie weit ist es vollständig fiktiv? Ja, da kommen einem schon die Ideen von diesen Blasen, die sich da heutzutage bilden. Ich würde da ein bisschen auf Vorsicht pochen. Wir werden wahrscheinlich morgen Abend nicht in der Lage sein, das alles einfach eins zu eins auf die Nachrichten morgen Abend in der Tagesschau anwenden zu können, weil es da doch noch ein paar Vermittlungskategorien dazwischen gibt. Also Rolf hat ja von dem Pielschen Bankakt geredet, das setzt ja voraus, es gibt Banken, es gibt Zentralbanken, es gibt Staaten, die da irgendwie regelnd eingreifen und. Das alles werden wir ja bis dahin noch nicht diskutiert haben, sondern wir werden, wenn wir durchkommen mit unserem Stoff und unserem tollkühnen Plan, nur bis zur Kategorie des fiktiven Kapitals kommen und mal gucken, wie weit dem Marx es gelingt, zu erklären, was daran überhaupt das Fiktive ist, also wie weit diese Verselbstständigung da vonstatten gegangen ist und was das überhaupt bedeutet. Alles andere, was man dann noch über die aktuellen Geldverhältnisse reden würde, diskutieren wollte, muss man sich meines Erachtens eigentlich erschließen aus der Systematik dieser drei Bände des Kapital, weil der Marx ja irgendwann gestorben ist und die restlichen Bände nicht mehr geschrieben hat. Und man müsste eigentlich im Kopf das weiterdenken und müsste sich überlegen, wie, wenn all diese Voraussetzungen eingeholt werden, die hier da sind, es gibt Staaten, es gibt Weltmarkt, es gibt Währungen, es gibt Zentralbanken und so weiter. Ja, wie hätte man das als Kritik der politischen Ökonomie begriffen, um dann diese aktuellen Geldkrisen diskutieren zu können. Da würde sicher dann auch nochmal eine Rolle spielen, die Bindung ans Gold oder nicht und so weiter. Das sind dann aber nochmal Spezialprobleme, die man vielleicht am Sonntag früh oder so diskutieren kann oder die Ingo vielleicht nochmal anspricht, wenn wir auf heutige oder modernere Theorien der Kritik der politischen Ökonomie kommen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Plan, den wir da haben, auch ein sinnvoller ist, weil der ja zeigen soll, also erstens, dass das Geld überall auftaucht, das spielt überall eine wichtige Rolle. Es hat auch eine bestimmte Rolle immer in Bezug auf die fetischistischen Gestalten, die es aufzuklären gibt. Und es ist aber nicht immer dasselbe Geld. Wenn wir von Geld reden im dritten Kapitel des ersten Bandes, ist das etwas anderes, als wenn wir von Zins im Band 3 irgendwo auf Seite 500 irgendwas reden. Dass man das ein bisschen im Blick hat, dass es eine logisch-systematische Darstellungsentwicklung auch ist und dass man die dann entsprechend auch fortspinnen könnte und auf heutige Verhältnisse anwenden könnte. Dazu wollen wir dann mit unseren Workshops ein bisschen beitragen.